Nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen schrecklichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gründeten 51 Staaten, die gegen das nationalsozialistische Deutschland gekämpft hatten, eine internationale Organisation, die den Frieden auf der Welt sichern sollte. Die Vereinten Nationen. 1946 begann eine von der UNO eingesetzte Kommission, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte auszuarbeiten. Der erste Artikel lautete: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. In dieser Erklärung sind viele Grundsätze enthalten, die schon in den früheren Dokumenten angeführt waren. Mit dem großen Unterschied aber, dass damit nicht eine bestimmte Gruppe von Menschen gemeint ist, sondern ausdrücklich alle. Jeder Mensch hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Allerdings war diese Erklärung zunächst einmal nur eine Empfehlung und kein internationales Gesetz. Erst wenn Staaten diese Rechte in ihre nationale Gesetzgebung aufnehmen oder wenn sie miteinander Verträge abschließen, in denen sie sich zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichten, erst dann werden diese Rechte auch verbindlich. Nach 1948 begannen komplizierte Verhandlungen, in denen sich die Staaten darüber auseinandersetzten, wie die Menschenrechte konkret angewendet werden sollten. Und natürlich versuchten die Staaten und Staatengruppen, ihre Sonderinteressen zu verteidigen. Darum dauerte es viele Jahre, bis einzelne Verträge geschlossen werden konnten. 1966 wurde der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte beschlossen. Diese beiden Pakte hat Österreich 1978 zu nationalem Recht erklärt. Auf der Webseite ist eine Liste weiterer internationaler Verträge zu lesen. Ein solcher Vertrag ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Sie wurde 1950 von 14 europäischen Staaten beschlossen. Österreich hat den Vertrag 1957 unterschrieben und seit 1964 ist die Europäische Menschenrechtskonvention auch Teil der österreichischen Verfassung. Das heißt, dass das höchste österreichische Gericht, der Verfassungsgerichtshof, auch die Einhaltung der Menschenrechte überwacht und dass jedes Gesetz, das das Parlament beschließt, den Menschenrechten entsprechen muss.